Der Tommy hat irgendwann mal gesagt, das funktioniert hier so, man bereitet zwei Akkorde vor. War das richtig? Zwei Akkorde, ja. Schon einer zu viel. Schon einer zu viel, okay. Zwei Akkorde. Was ist das?